herzlich willkommen zur heutigen Bling-Ding-Sendung. Man hört wieder das Geräusch des Mikrofonträgers, denn zur heutigen Bling-Ding-Sendung, jetzt gleich nach Soulstew geht's weiter, 2 Stunden mit aktueller Musik aus den Bereichen Improvisation, Elektronik, Akusmatik, neuer Musik, ja, auf jeden Fall auch. Und das Programm sieht einiges vor heute für die nächsten 2 Stunden. 2 Stunden bis 0 Uhr ist Klingding jeden dritten Freitag im Monat bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel und natürlich als Livestream erreichbar über die Webadresse fsk-hh.org anzuklicken, der Stream weltweit zu empfangen. Jetzt zurück zum heutigen Klingding-Programm. Die 2 Stunden werden angeregt, musiziert, zum Beispiel auf der neuen CD June the 16th des Berliner Labels Schraum. Eine CD, die eine besondere Zusammenstellung an Instrumenten vorstellt, und zwar Viola da Gamba, Tuba, Piano, präpariertes Piano und Objects von verschiedenen der beteiligten Musiker gespielt, die da sind: Karl Ludwig Hübsch, Pierre-Yves Martel und Philipp Zubeck. Darum wird es in der ersten Dreiviertelstunde gehen. Danach ein Kurzfeature über 3 neue 3 Zoll CDR-Releases vom Tausendfüßler-Label. Das Label von Gregory Büttner hat rausgebracht 3 CDs seit März 2013. Einmal eine Eigenproduktion von Gregory Büttner namens Scherenschnitt, dann von Olaf Hochherz, Rooms to Carry Books Out, und von Adam Esnen, FBFC. Mehr darüber später, circa in einer Stunde. Danach ein Feature über Brian Eubanks. Brian Eubanks ist ein amerikanischer Musiker, der gerade in Berlin weilt und demnächst, genau gesagt am 14.08.2013, beim Stark Bewölkt Konzert, bei der Konzertreihe des Quartetts Stark Bewölkt, in der Hörbar zu sehen und zu hören sein wird. Aber zunächst jetzt zu June for 16th, der Neuerscheinung des Labels Schraum, und ich beginne gleich mal mit dem ersten Track. Noch davor jetzt, was man anfangs hörte, könnte ich ein kleines Ratespiel machen mit Gewinnen. Okay, machen wir mal. Also, was waren das für Geräusche? Kennt jeder wahrscheinlich. Zumindest fast jeder. Ich grenze es mal ein bisschen ein. Küchengeräusche. Etwas, was entsteht, wenn man in der Küche zubereitet, macht und so weiter. Wer es herausfindet und hier anruft, die Telefonnummer ist 432-500-46, dem steht eine zwar geöffnete, aber sonst ganz frische CD, die ich jetzt vorstellen werde, zu, die neue CD von dem Label Schraum. Aber jetzt zum ersten Track, der hat den Titel Introibo ad Altare Dei. Thank you.

Zu hören war gerade der zweite Track von der CD June the 16th. Ja, wie kommt der Name zustande? June 16th war der Tag vor einem Jahr, an dem die drei Musiker die Aufnahme gemacht haben, die von der wir gerade den zweiten Track hörten. Rr.kra.krandl. Gleich folgt ein längerer Track mit dem Titel Tap, aber davor noch ein bisschen was über die Musiker und auch ihre Instrumente. Karl Ludwig Hübsch hatte ich ja schon öfters in der Sendung vorgestellt, spielt Tuba, ist viel unterwegs. Könnte gut sein, dass er jetzt gerade in der Schweiz ist, weil er da ein größeres Projekt konzipiert und komponiert hat. Er war zuletzt Mai hier in Hamburg zu Gast bei Blurred Edges in der Reihe Frequenzgänge mit anderen Musikern zu hören. Er hat vor einigen Jahren im H7 Club gespielt und ist, glaube ich, schon des Öfteren dazu außerhalb dieser beiden Reihen in Hamburg gewesen. Er spielt in verschiedenen Ensembles, komponiert, stellt einen Versuch dar, die verschiedenen Szenen auch von Komposition und Improvisation zu verbinden und hat einige Projekte, Trio Hübsch, langfristige Entwicklung des Universums, Trio Hübsch mit Blanc van Bebber, das Duo Hübsch, Christoph Schiller hatte ich schon mal vorgestellt über eine CD, die ich hier gespielt hatte in der Klingding-Sendung und so weiter und so fort. Karl Ludwig Hübsch spielt Tuba, zum größten Teil als solche gar nicht zu erkennen, wenn man nicht mit den erweiterten Spieltechniken, die er als einer derjenigen entwickelt hat, der sich sehr mit diesen Techniken beschäftigt hat. Und das heißt also konkret, dass er die zum Teil ohne Mundstück anbläst, die Tuba, oder mit dem Korpus Reibeklänge erzeugt oder mit den Ventilgängen versucht, auf den praktisch wie auf einer Flöte zu spielen und ganz verschiedene. Ist am besten zu sehen, wenn man ihm in einem Konzert begegnet. Der zweite Musiker, der mir ganz neu war, der auf der CD vertreten ist, ist Pierre-Yves Martel. Er spielt die Viola da Gamba. Viola da Gamba ist ja nicht gerade ein sehr gebräuchliches Instrument mittlerweile. Das war früher anders. Viola da Gamba, auch Kniegeige oder Schoßgeige genannt, ist so ein, von der Größe gibt es verschiedene Größen zwischen Cello und Bratsche, und sie wird aber gehalten praktisch wie ein Cello. Das heißt, nicht an den Hals gedrückt wie eine Geige oder wie eine Bratsche, sondern eben aufs Knie oder auf den Boden oder auf den, wie auch immer, Stuhl vor sich gestellt und dann senkrecht der Steg bespielt mit der linken Hand oder auch umgekehrt. Und wie viel Saiten seine Viola da Gamba nun hat, konnte ich noch nicht rausfinden. Es gab verschiedene Ausführungen der Viola da Gamba mit 5 oder 4 oder 7 Saiten. Früher war die Einheitlichkeit da noch nicht so gefragt. Wenn es da einen interessierten Instrumentenbauer gab in einer Stadt, wo viel Musik gemacht wurde, hat er neu entwickelt für die Viola da Gamba, oder auch Anfragen von Musikern, auf die reagiert und das Instrument in eine Richtung weiterentwickelt, die dann später vielleicht gar nicht verfolgt wurde und folgedessen auch verschwunden ist von der musikalischen, größer gestrickten Bildfläche. Pierre-Yves Martel lebt in Montreal und ist eben auch mit verschiedenen Projekten unterwegs. Er macht sowohl diese sogenannte alte Musik, das heißt Wiederaufführung von Kompositionen vor 1800 oder vor 1700, eher vor 1700, und arbeitet aber auch gleichzeitig mit elektronischen Mitteln, macht Installationen, Objekte und versucht darin die Möglichkeiten der Klangerzeugung zu erweitern. Philipp Subeck ist ein Musiker, der in Köln lebt, geboren in Österreich, Jazzklavier studiert und er lebt nun als Pianist und Komponist in Köln, arbeitet mit vielen Musikern aus der Kölner Szene zusammen, Frank Kratkowski, Thomas Lehen, Paul Litten und anderen und hat auch schon einige Auftritte gehabt, zum Beispiel auf dem Moers Festival. Er spielt in dem Zusammenhang Klavier und davon hören wir jetzt den dritten Track von der CD June the 16th namens Tap. Thank you. Thank you. Thank you. ein längerer Track namens Tap von der CD June the 16th mit dem Musikern Karl-Ludwig Hübsch, Pierre-Yves Martel und Philipp Zubeck. Erschienen auf dem Label www.schraum.de, also ohne www und .de hat man den Namen des Labels und die Webadresse hatte ich gerade genannt. Da ist auch ein guter Überblick zu sehen über die 16 anderen Erscheinungen, die ich auch schon in einigen Sendungen in den letzten Jahren vorgestellt habe. Es gibt noch zwei weitere Tracks auf der CD. Der nächste heißt Coin Rang. Clock Clacked. Und der letzte heißt dann Bestir Thyself Sira. Das wäre auch nochmal eine interessante Frage, wie die Titel zustande kommen. Vielleicht erschließt sich uns das durch Anhören und deshalb gleich weiter mit Track 4 von der CD June 16th. Thank you. Thank you. Thank you. Ja, das war der letzte Track von der CD June 16th, Bestia Thyself, Siral. Siral. Sirah, mit Ausrufezeichen. Ohne L. Soweit die Vorstellung der neuen CD vom Berliner Label Schraum. Vielen Dank für die Zusendung an die Labelmacher Axel Haller und Thorsten Papenberg. Da muss ich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall vielen Dank. Und jetzt nochmal die eingangs gestellte Hörfrage, die bei einer richtigen Beantwortung gibt es denen ein Geschenk, und zwar die gerade gehörte CD, einmal, zweimal gespielt, aber im besten Zustand. Jetzt nochmal also die Hörfrage: Was ist das für ein Geräusch? Wobei entsteht das? Anrufen könnt ihr unter 432 500 46.